Teil 2. Vermitteln Sie denn nur Personen, die eine Berufsausbildung haben, oder vermitteln Sie auch ungelernte Personen? Also bei uns kann erstmal grundsätzlich jeder hereinkommen. Die Grundqualifikation ist, arbeiten zu wollen und Flexibilität mitzubringen. Mhm. Vielleicht auch bei verschiedenen Kunden zu arbeiten, bei verschiedenen Unternehmen zu arbeiten und sich auf verschiedene Situationen einzustellen. Wir müssen natürlich gucken, dass wir Mitarbeiter einstellen, die entsprechenden Qualifikationen mitbringen, die unsere Kunden nachfragen. Wir würden gerne alle Mitarbeiter und alle Bewerber einstellen, die hier hereinkommen, denn damit verdienen wir ja schließlich auch unser Geld. Wir sind aber nachfrageabhängig. Das heißt, wenn unsere Kunden den Bedarf nicht haben nach einer bestimmten Qualifikation, dann brauchen wir den auch nicht einzustellen oder die Qualifikation nicht einzustellen. Denn grundsätzlich ist es ja so, dass wir der Arbeitgeber sind für jemanden, den wir dann den Kunden, dem Unternehmen überlassen. Aha. Und wir zahlen ja auch das entsprechende Gehalt. Wir müssen auch unterscheiden zwischen einer Überlassung und einer Vermittlung. Überlassung ist das im klassischen Zeitarbeitsgeschäft. Vermittlung ist das, wenn bei uns ein Kunde anfragt, wir möchten gern jemanden einstellen, such den bitte für uns. Aber wir wollen den nicht über Zeitarbeit, sondern stellen den direkt ein. Warum gehen die nicht zum Arbeitsamt? Das, ja, machen die Unternehmen sicherlich auch. Aber teilweise haben sie bei uns eben mehr Erfolg, weil wir ja hier pro Disponent nicht so viele Bewerber und Interessenten betreuen, wie zum Beispiel ein Arbeitsberater, der ein wesentlich höheres Aufkommen an Arbeitssuchenden hat. Das haben wir hier ja nicht. Naja. Und wie sieht das aus? Sie vermitteln auch ausländische Arbeitskräfte, oder? Das ist für uns gar kein Problem. Wir machen da gar keine Unterschiede. Wir prüfen natürlich die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, wie Arbeitserlaubnis, Pass und so weiter und so weiter. Bei Drittlandstudenten zum Beispiel natürlich auch die Lohnsteuerkarte und so. Da gibt es gewisse gesetzliche Voraussetzungen, an die wir uns natürlich zu halten haben. Ansonsten haben wir damit überhaupt kein Problem. Wir haben an Kunden, ja, teilweise 40-50% unserer Mitarbeiter sind ausländische Mitbürger. Mhm. Da machen wir gar keinen Unterschied. Wir sind ein internationales Unternehmen, da gibt es für uns gar kein Problem. Gibt es denn irgendwelche Tipps für ausländische Mitarbeiter, die Sie uns jetzt geben könnten? Ja, ganz klar. Das wesentliche Ziel ist es, gleich bei den Bewerbungsunterlagen schon mal die gesetzlichen Voraussetzungen mitzuerfüllen. Das macht uns die Auswahl natürlich auch entsprechend leichter, den Blick auf die Unterlagen leichter. Wenn Sie den Pass schon mitbringen, die Lohnsteuerkarte schon mitbringen, die Sachen alle in Ordnung sind und wir nicht darauf warten müssen, dass er erst nochmal zum Konsulat oder zur Botschaft muss. Ja, und zum Zweiten sind für uns, was bei uns unerlässlich ist, sind ausreichende Deutschkenntnisse. Klar. Also man muss nicht Deutsch perfekt lesen und schreiben können. Wir wollen ja keine Bücher hier verfassen. Aber es geht teilweise bei den Kunden wirklich darum, Anweisungen zu verstehen oder teilweise auch gewisse Begriffe in Deutsch lesen und schreiben zu können. Ja, das ist eine wichtige Voraussetzung. Ja, gut. Vielen Dank. Ja, bitte.